Vaterland, Vaterland, bist mir gänzlich unbekannt. Wenn Vaterland besessen hätte, nebst seiner letzten Ruhestätte, wüsste ich etwas davon, wüsste ich etwas davon. Seid bereit, fast ist es schon wieder so weit, für die das Vaterland zu schützen, deren Väter Land besitzen und noch manches andere mehr. Wohl kein Schwein könnte jemals Deutscher sein, als ich habe in meinem Leben Deutschland immer mehr gegeben. Als ich zurückbekommen habe, als ich zurückbekommen habe. Ich bin hier, geboren hier gefällt es mir. Möchte bloß an manchen Tagen, wenn deutsche Ausländer erschlagen, kein Fremder und kein Deutscher sein. Immer mehr, Deutsche schon ein ganzes Heer. Neonazis, Dichter, Denker, Politikerinnen und Banker wollen dennoch stolz auf Deutschland sein, wollen dennoch stolz auf Deutschland sein. Möchten schon gerne endlich wieder als Nation, wie die Franzosen und die Briten, als Deutsche und Antisemiten frei und unbefangen sein. Die Gewalt lauert in wechselnder Gestalt, gleich ob heimtückisch und verschwiegen, entfesselt in blutigen Kriegen, darauf, dass ihre Zeit bald kommt, darauf, dass ihre Zeit bald kommt. Hoffen wir, dass sich in allem, was ich hier über diesen Albtraum schreibe und singe, maßlos übertreibe, hätte mich zu gern geirrt, hätte mich zu gern geirrt.